Lichtblick werden in turbulenten Zeiten dringender benötigt denn je. Neben dem, dass die Welt nach 4 Jahren Trottelherrschaft jetzt endlich offiziell aufatmen kann, bringt auch Ampere wieder einmal Licht ins Dunkle. Natürlich wie jede Woche mit dem Feinsten, was elektronische Musik von hier und dort so zu bieten hat. Während die Aussenwelt momentan einiges von einem abverlangt und wir zwischen Weltuntergang und Zukunftsträumen hin und her schaukeln, erdet uns die kommende Stunde Qualitätsschall gekonnt vor der Totalüberspannung. In der 57. Folge von Ampere gibt es den offiziellen Soundtrack für alles zwischen Kuscheldecke und Wohnzimmer-Rave. Natürlich immer mit der standesgemäßen Portion Tellerrandferne, wo du von deinem Stromstoß halt so gewöhnt bist. Wir mischen eine Wohlfühl-Potion aus Lo-Fi-Sachen, Elektro, sphärischem Haus, Jungle und Grime an. Während der nächsten 60 Minuten gibt es 15 frische potenzielle Lieblingstunes, die dich erfolgreich durchs Wochenende oder den Alltag im Homeoffice bringen. All das Stuff gibt es natürlich fein säuberlich sortiert in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Für mehr elektronische Musik findest du natürlich auch alle bisherigen Shows auf dem gängigen Podcast-Portal. Bevor wir aber zu hart die alten Tage herbeibeschwören, steigen wir lieber in den Zeitstrudel und trifft in Richtung Zukunft, und zwar mit der 57. Folge von Ampere. Mit mir und Benni, hier auf SRF Virus. Throwback in die warmen Möhne gestartet. Aus einem anderen Switzerland, nämlich aus Schweden, kommt mit dem Cornel Kovac Remix vom Track Star, im Original von der Bella Boo, ihrem letztjährigen Album Once Upon a Passion, das dringend benötigte Feuer für die nasskalten Herbsttage. Der Remix ist im Juni über die Homebase Studio Bahnhaus rausgekommen und gehört mit seinen sanften Breaks und der Signature-Pop-Affinität von Herrn Kovac zu meinen Go-To-Dinger, wenn es mal harmonisch ablaufen soll. Wir switchen von skandinavisch zurückhaltender Euphorie zur pure Freshness aus dem englischen Hinterland. Coming in ist der brandneue Track Clipper vom Bruderduo Truss und Tesla, aka Overmono, der ebenfalls eine Mischung aus leichtfiesigen Breakbeats und hoffnungsvoller Synthetik parat hat. Keine Ahnung, warum das Zeug momentan so gut tut. Another 5 years have passed. Für einen weiteren Track im Tagtraum hängen, täuscheln aber die Festival Stage deiner Träume gegen super spezielles Material fürs Kopfkino im ÖV. Das neueste Album vom Londoner Produzent Carl Super namens Every Mouth Teeth Missing gehört definitiv zu den wohl besten Hörerlebnissen vom Herbst 2020, was sich unter anderem schön auf dem gleichnamigen Leadtrack zeigt. Verspielte Vibes treffen auf rasiermesserscharfe Perkussionen und zeichnen ein Bild, das man auch nach dem 10. Mal losen noch Neues entdeckt. Definitiv Ampere Certified und natürlich zum Rekapitulieren in der Playlist auf Spotify. Vibes extraordinär. Vor einigen Monaten, genauer genommen im Frühsommer, bin ich mit einem vielversprechenden Artist aus Basel im Studio gesessen. Die Rede ist von Paco Pallas, der damals im Rahmen von seiner heiß erwarteten Surface-EP bei Amperz Gast war. Eine Scheibe, die auch ein knappes Vierteljahr noch immer nicht an Glanz verloren hat. Der Track «Burning Heart» ist mir erst letztens wieder ins Ohr gerutscht und hat sich ziemlich schnell zu einem kleinen Favorite-Tune avanciert. Ich empfehle noch immer, den Paco fest auf dem Schirm zu haben, wenn du auf introspektive Elektro aus der Weite vom digitalen Kosmos stehst. Nach einem zärtlichen Vorspiel geht es mit dem nächsten Track ans Eingemachte. Next up ist wieder mal etwas von einem meiner Lieblingslabels aus der Innerschweiz, nämlich von Dionysian Mysteries aus Luzern. Die deutsche Combo Le Jeune Flux schickt auf dem Track Transfection einen Tanzbefehl mit einer schnörkellosen Acid-Line über den Vierwaldstättersee. Wir folgen der Aufforderung und stürzen uns zurück auf den mentalen Dancefloor. We'll be right back. Das Auszugmaterial in den Startlöchern, das mal aber nicht via heimatlichem Geheimtipp, sondern direkt aus dem Olymp der elektronischen Musik. Coming in ist der Muramasa Dub vom Track Talks, im Original von PVA. Der Engländer hat Schallmauern schon längst durchbrochen, 1 Milliarde Streams und einen Grammy sprechen eigentlich ziemlich für sich. Auf dem Remix fürs Krautrio beweist er aber, dass er noch immer weird und innovativ sein kann. Ein Clubmonster fürs Leben im Overdrive. Mit Ausrasten muss halt jeden mal. We'll be right back. Amper. Das Herz beim Underground. Das Ohr in der Zukunft. Während uns der letzte Track mit einer Wucht in der Erdumlaufbahn boxt hat, bleiben wir mit den nächsten Tracks noch ein bisschen in der Galaxie hängen. Mit dem Brame und Harmo Remix vom Track Yesteryear, im Original von der namentlich passenden Cosmos Midnight aus Australien, gibt es ordentlich Trance für Trance. Zeit also, die Startrakete abzukapseln und die Schwerelosigkeit vollends zu embracen. Der Landeanflug lässt noch ein bisschen auf sich warten. Genug Zeit also für eine weitere Erdumrundung, das mal mit freundlicher Unterstützung aus der Romandie, genauer genommen aus Genf. Von dort kommt nämlich Karak Recordings, wo erst gerade mit dem Meteor-Single von Korolev um eine Ecke gekommen ist und damit genau der nötige Tranquilizer für unsichere Alltag vorbeibringt. Meteor 2 ist ein stark zurückgebauter Hybrid aus Dub-Techno und Deep House, der mit eklektischen Drums genauso um den Kopf wie ums Bein herumtanzelt. Bestes Stuff für die ersten Sonnenstrahlen und der heimische Chill-Out-Floor. We'll be right back. Ampere auf SRF Virus. Emotionalen Stampf- und Wohnzimmer-Swag verbindet man in der elektronischen Musik gerne mal mit Berlin. Die deutsche Hauptstadt hat nicht nur dank dem Film Berlin Calling eine ganz eigene Brand an Deep House in die Welt rausgeschickt, wo sich mittlerweile aufgefächert hat und zwischen Mainstream Robin Schulz-Stuff sowie esoterischem Tanzflächen-Bounce so ziemlich alles liefert, was man sich vorstellen kann. Das junge Basler Label Blinde Kuh schlägt dort eher den Weg ins Zweite ein. Ihren Output richtet elektronische Musik aufs Herz. Gut zu hören unter anderem auf der brandneuen EP vom Fellow Basler Tom Nagy. Der Track «Become What You Are» steht ein bisschen für die feine Unschärfe von dieser Welt. Bittersweetness all night long. Synthetische Delirium geht es weiter in den nächsten Low-Key-Fiebertraum. Coming In ist ein Remix von einem Dude, der entdeckungsfreudigen Kosmonautinnen bestimmt schon länger ein Begriff wird sein, nämlich dem Donato Dossi, der zusammen mit dem Pietro Migioni den Track Behavior 2020 von der Progressive House-Truppe Preghetto Tribale in digitalen Urwald schickt. Super nice Stuff für deinen ganz eigenen Glücksmoment, wenn es mal ein bisschen zu viel wird. Behavior. Während wir vorher bereits vom Urwald geredet haben, gehen wir das mal definitiv in den Jungle. Statt der genre-typischen Fingerpistole und dem sehnlichst vermissten Vollkontakt gibt es aber einen Hazy Beat fürs imaginäre Lowrider auf dem Sofa. Der Isco, I-Z-Z-O geschrieben, aus England, ist so ein kleiner Geheimtipp, wenn es um englische Bassmusik mit einer guten Portion Herz geht. Als wäre es nichts, produziert auch Banger nach Banger, irgendwo zwischen Garage Breaks, Lo-Fi House und Grime, immer mit einer guten Portion Soul, für die Momente zwischen Booty Shake und Nudelsieb. Coming In ist der Remix vom Track Soul Boy, im Original von Parallel und Green Tea Peng. Bo. Decide when it was that I chose to confide in you. But ever since that day, I'm feeling like 10 times lighter, and I want to say thank you for showing me why you know me. No one knows me like you do. For guiding me, why you lead me, you give me the strength to move through. Illuminated so boy. I want to say thank you, illuminated so bright. Watch your spirit just shine through, illuminated so bright. I want to say thank you, illuminated so bright. Für einen weiteren Track im Vereinigten Königreich, das mal mit meinem persönlichen Highlight aus dieser Show, nämlich mit dem Skeptical Remix von Follow Me im Original von der Hauslegende Steve Spacek. Minimalistisch wie immer zeigt der Skeptical, wie man einen Remix eben richtig macht und schraubt aus dem zappligen Original einen Drum-and-Bass-Tune, der sich smooth ins Ohr schlängelt und dort auch nicht mehr so schnell weg will. Ich habe das Ding komplett verpasst, was Anfang Jahr rausgekommen ist. Umso intenser war die Rotation während der letzten Woche gewesen. Noch immer läuft der Remix bei mir auf Repeat. Für alle Drum-Bass-Köpfe gibt es nächste Woche ein spezielles Zückerli. Dann habe ich nämlich die Jungs vom Label Drum Army bei mir zu Gast, die dort über ihre neueste Compilation reden. Keep it locked. This chick said from down the road, I couldn't understand how she don't have no car. Tracks bleiben uns noch, bevor wir mit dem letzten Ding dann endgültig Tschüss sagen. Und da wir sowieso mit den letzten Tunes im englischen Kulturfundus umgegraben haben, gibt es gerade noch mehr von dieser basslastigen Goodness aufs Ohr. Das mal aber nicht wirklich von dort, sondern von hier, nämlich von Sabotage Records aus Basel. Der Tod von Dubstep hat die Hard-Szenekriegerinnen definitiv wenig interessiert. Seit Jahren zeigt Basler Schmiedi, dass auch in der Heimat noch immer Wert auf zurückhaltende Tieffrequenz gelegt wird. So auch mit dem Track Circles von DST. Wie immer, Woody Slow und High-Grade CBD all day long. Wildberg. Dein Stromstoss bei SRF Virus. Dass der Roni die Welt um uns verändert hat, dürfte wohl allen klar sein. Dass die Welt aber nicht stehen bleibt, ebenfalls. Viele grosse Namen melden sich zurück aus der Sperrzone, unter anderem auch einer von unseren All-Time-Favorites, nämlich der Australier Mark Pritchard. 4 Jahre nach dem Kritikerlieblingsalbum «Under the Sun» sendet er mit dem Grimebanger «Be Like Water» ein sehnlichst erwartetes Lebenszeichen aus dem Studio und wir nehmen es mit Handkuss. Rausgekommen ist ziemlich alles von ihm auf dem Legenden-Label «Warp Records». Von fernöstlicher Exotik biegen wir auf die letzten Minuten dieser Show ein und bevor wir euch zurück in den Alltag entlassen, gibt es wie immer noch eine kleine Perle für den Landeanflug. Das mal straight aus dem Grenzgebiet vom Röstigraben. Creaked Records aus Biel gehört schon seit dem Start von Ampere zu einem gern gesehenen Gast. Das Imprint repräsentiert eine gelungene Mischung aus vorwärtsdenkter Bassmusik, Grime und stellenweise sanfteren Klängen. Erst vor kurzem ist Glacial Ray EP von La Vise Facile übers Label rausgekommen und die ist definitiv gelungen. Auf dem Track Ultraviolet gibt es dank synthetischen Glasperlen eine gute Portion Gletscher-Vibes mit Körig unter Kielix-Gefahr. Perfekt für den Herbst. Wie immer Big Ups, dass ihr hier bei Ampere dabei gewesen. Wir hoffen, die 57. Folge hat die ein oder andere Neuentdeckung für euch parat gehabt. Natürlich gibt es alle Tunes wie immer in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle Shows und Specials natürlich zum Nachhören auf den üblichen Podcast-Portal. Nächste Woche sind wir wieder zu einem digitalen Rendezvous verabredet. Höchst Corona-konform sind sie, wie bereits erwähnt, mit den Jungs von der Drum Army im Discord-Channel rum und reden mit ihnen ein bisschen darüber, was Nidwalden mit Drum Bass am Hut hat. Bis dahin wünschen wir ein frohes was auch immer und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, natürlich hier bei Ampere, mit mir und Benni, hier auf SRF Virus.